stirbt Opel, dann stirbt die Stadt, dann stirbt diese Region. Und das werden wir gemeinsam verhindern. 2004, im Kampf um den Opel-Standort Bochum, war man noch optimistisch, sich gegen den GM-Konzern durchsetzen zu können. 10 Jahre später ist dieser Kampf verloren. Zum Ende dieser Woche rollt das letzte Auto in Bochum vom Band. Es ist der Pulsschlag von Opel. Er bleibt stehen, wenn Opel schließt. Die tonnenschweren Pressen formen seit 52 Jahren polierte Bleche zu Kotflügeln, Motorhauben, Autotüren. Alle 3 Sekunden ein Schlag. Schon jetzt steht das gesamte Inventar im Internet zum Verkauf. Die erste Versteigerung endete, als die Maschinen noch liefen und noch während die Beschäftigten dort arbeiteten. Andreas Graf Praschmar kennt jeden Winkel der Hallen. Er war 2 Jahrzehnte Sprecher für Opel in Bochum. Das tut weh, das tut echt weh, wenn man das sieht. Wenn man überlegt, ehemalige Mitarbeiter, die jetzt noch aktiv sind, wenn die mal ins Internet gucken und sehen da ihren Arbeitsplatz, in dem sie immer noch ein paar Tage arbeiten müssen. Oh nee, das schmerzt, das schmerzt. Das ist nicht schön, das ist absolut nicht schön. Nee, sowas macht man nicht. Alles muss raus, steht auf den Versteigerungsseiten der kanadischen Firma Maynards. Ausverkauf bei Opel. Nach 52 Jahren Produktion in Bochum lässt Opel die Reste verramschen. In Kürze wird alles abgebaut. Es wird ein Abschied durch die Hintertür. Opel möchte die Schließung geräuschlos abwickeln, wünscht keine Öffentlichkeit. Bochums Oberbürgermeisterin Ottilie Scholz vermisst Sensibilität bei den Verantwortlichen. Das ist schon bitter. Ich finde auch die Art und Weise, wie man daran geht, nicht besonders sensibel. Da geht wirklich eine Tradition verloren. Da hängen Familien dran, da hängen Schicksale dran. Opel gehörte einfach zu Bochum. Und das merke ich an mir selber. Das tut schon weh, wenn man sieht, wir reden nicht nur drüber, sondern das passiert jetzt auch. Wieso aber verlor der Konzern das Interesse an seinem einst erfolgreichen Werk? Der neue Opel Kadett. Kurz gesagt, okay. Anfang der 60er Jahre war alles okay. Die Bochumer Werke wurden auf ehemaligem Zechengelände in Rekordzeit aus dem Boden gestampft. Zudem wurde die Infrastruktur im Osten der Stadt ganz auf das neue Automobilwerk ausgerichtet. Es entstanden großzügige Wohnanlagen in Werksnähe, Straßen- und Schienenverbindungen wurden gebaut, um neue Waren anzuliefern und gewaltige Zahlen von Neuwagen abtransportieren zu können. Neue Kraftwerke belieferten die Produktionsanlagen mit Prozessdampf und Strom. Am 10. Oktober 1962, zum 100. Geburtstag der Marke Opel, eröffnete das Werk. Der damalige Vorstandsvorsitzende von Opel war ein Amerikaner, Nelson G. Stork. In seiner Eröffnungsrede versprach er, mit dem Beginn der Produktion auch Verantwortung für die Region zu übernehmen. Es ist unser aufrichtiger Wunsch, vollständig mit dem Wirtschaftsgebiet Bochum zu verwachsen und unsere besten Kräfte für das Gedeihen dieses Raumes einzusetzen. Das Vorkriegswerk für den Opel Kadett war als Reparationsleistung per Güterwaggon nach Moskau abtransportiert worden. Mitte der 50er Jahre entschloss man sich, bei der GM-Tochterfirma Opel das Modell wieder aufleben zu lassen. Für 50 Millionen Mark wurde ein Konkurrent für den VW Käfer entwickelt. Als Neuerung bekam er einen wassergekühlten Frontmotor. 5.075 Mark für dieses neue Auto mit selbsttragender Ganzstahlkarosserie und Kurzhubmotor. Nun brauchte man noch ein Werk. Die Fläche bot der auslaufende Bergbau an der Ruhr in Bochum. 1,1 Milliarden Mark war die bis dahin größte Investitionssumme für einen privaten Industriebetrieb. Für den damals mächtigsten Konzern der Welt, General Motors, war das aber nur scheinbar ein Risiko, sagt Bochums Oberbürgermeisterin Ottilie Scholz. Das war gut investiertes Geld. Es war in einer Zeit, da wo ja nicht nur Opel angesiedelt wurde, auch die Ruhr-Universität wurde um diese Zeit gegründet. Und das war einfach eine Weiterentwicklung bezogen auf eine Branche, die eben nicht mehr erfolgreich war, nämlich der Bergbau. Und das hat einfach neue Perspektiven eröffnet. Das wendige, beschleunigungsstarke Auto fand seine Käufer. Schnell stiegen die Produktionszahlen. 1150 Neuwagen spuckte das Werk aus, jeden Tag. Schon nach 2 Jahren waren 1 Million Autos in Bochum produziert worden. Bald kamen neue Modelle hinzu. Anfang der 70er Jahre erreichte der dem US-Sportwagen Corvette nachempfundene Opel GT mit seinen drehbaren Scheinwerfern sogar Kultstatus. Tja, der Opel GT passt wohl nicht so ganz, hm? Naja, das macht nichts. Wir sind sicher, wir haben auch für Sie einen passenden Wagen. Alle Modelle aus Bochum hatten im Vergleich zur Konkurrenz wenig Kinderkrankheiten. Man warb selbstbewusst mit dem Slogan Opel, der Zuverlässige. Die Belegschaft in Bochum war zeitweise auf mehr als 20.000 angewachsen und zum großen Teil in der IG Metall organisiert. Sie erkämpfte sich Löhne, die weit über den Branchentarifen lagen. Opel war drauf und dran, in Deutschland zu Volkswagen aufzuschließen. Neue Modelle der Mittelklasse kamen auf den Markt. Der Ascona und der Manta, erinnert sich Ottilie Scholz. Ich habe ja auch mal einen Opel Manta gefahren. Mein Vater hat mir immer gebrauchte Wagen besorgt und er hat mir eben Manta besorgt. Ich hatte vorher immer einen Käfer, aber das war jetzt eben ein Manta. Und das war gerade zu der Zeit, wo man anfing, die Witze über den Manta zu machen. War mir egal. In den 80er Jahren kippte das Image von Opel. Bieder. Zudem wurden Fehler beim Einkauf von zugelieferten Komponenten gemacht, die aufgrund von zu starkem Kostendruck Qualitätsmängel hatten. Die Manta-Witze waren ein Ausdruck davon. Eine Tankstellenkette machte den stereotypen Aufschneider mit Fuchsschwanz an der Antenne sogar zur Werbefigur. Super, Ingo! Nicht Diesel! 2004 markiert für Opel den Umbruch. Die Konzernmutter GM will die nun regelmäßigen Verluste nicht mehr hinnehmen im bis dahin von Opel aus Rüsselsheim gesteuerten Europageschäft. Sie ändert die internen Strukturen und verlegt die Zentrale in die Schweiz und entmachtet so die Werke. Der neue Europachef von General Motors, Karl-Peter Forster, sagte damals: Wir sehen, dass sich Opel in Europa in den letzten Jahren in einer Negativspirale gefunden hat. Wir hatten überoptimistische Erwartungen an unseren Absatz. Wir hatten Probleme in Entwicklung attraktiver Produkte, zuerst, später auch in der qualitativen Umsetzung. Bochum wird in dieser Situation zum Verlierer im Konzern. Wesentlich trägt dazu bei ein weltpolitisches Ereignis, das der Öffentlichkeit verborgen bleibt. Nach dem Irakkrieg 2003 vereinbaren die USA mit Polen die Lieferung von fast 50 Kampfbombern vom Typ F-16. Der GM-Konzern wird Teil des Kompensationsgeschäfts. Er soll das Opel-Werk in Gliwice modernisieren und dort die Zahl der Arbeitsplätze erhöhen, schildert der Bochumer Betriebsratschef Dietmar Hahn. USA haben an Polen für ca. 3,5 Milliarden Dollar Waffensysteme verkauft und als Kompensation ist wohl arrangiert worden, dass zum einen der Zafira 2 dort gebaut werden soll, als auch der Astra Classic in Polen gebaut werden soll und da haben sich wohl die Staatsmänner drüber geeinigt und das hat dann mit einer betriebswirtschaftlichen Entscheidung überhaupt nichts mehr zu tun. Bis dahin wird der Zafira ausschließlich in Bochum gebaut. Was sich zunächst nach einer Verschwörungstheorie des Betriebsrats anhört, bestätigte GM-Europachef Forster Mitte 2004 bei seinem Besuch im Bochumer Werk. Es hat sich eröffnet uns die Chance, in einer Zusammenarbeit mit einem amerikanischen Hersteller eine gewisse Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Und darüber wurde jetzt auch in den letzten Wochen befunden. Das sind aber wenige Millionen Euro und haben in keiner Weise den Ausschlag für den einen oder den anderen Standort gegeben. Für Zweifel an dieser Darstellung, dass der Waffendeal keine wesentliche Rolle für die Verlagerung des Modells Zafira nach Polen gespielt habe, sorgt wiederum die Politik. Um die hohen Ausgaben zu rechtfertigen, sagte Polens Verteidigungsminister Janusz Zemke laut einem Zeitungsbericht in einem Parlamentsausschuss wörtlich: Ohne das Kompensationsgeschäft im Rahmen der Rüstungsbeschaffung wäre die Produktion des Opel Zafira nicht von Deutschland nach Polen verlagert worden. Wir rechnen damit, dass dadurch bis zu 4.000 Menschen in Polen Arbeit finden werden. Was für Polen Beschäftigung brachte, war der Anfang vom Ende in Bochum. Das Werk verlor ein Alleinstellungsmerkmal, denn mit dem Werk Gliwice gab es nun einen Konkurrenten um die Zuteilung neuer Produktionen. Und schon wenige Wochen später, im Herbst 2004, folgte der zweite Schlag zur Entmachtung des Bochumer Werks. Betriebsrat Lothar Marquardt ist hörbar entsetzt, als er aus dem Sitzungssaal kommt. Die Unternehmensleitung hat heute um 10:30 dem Betriebsrat mitgeteilt, dass allein hier in Bochum 4.000 Arbeitsplätze in den nächsten 2 bis 3 Jahren abgebaut werden sollen. Das bedeutet, jeder Dritte verliert seinen Arbeitsplatz. Die Herstellung von Komponenten für andere GM-Werke wie Formbleche oder Achsen soll verlagert werden. Bochum würde damit seine zentrale strategische Position im Verbund europäischer GM-Produktionsstätten verlieren. Direkt vor dem Verwaltungsgebäude steht Rainer Einenkel mit einem Megafon. Er ist damals stellvertretender Betriebsratsvorsitzender. Im Presswerk soll zukünftig nur noch das produziert werden, was auch für das Bochumer Werk benötigt wird. Alles andere geht in die anderen Standorte. Zuvor waren an diesem Tag, dem 13. Oktober 2004, in den amerikanischen Medien Meldungen aufgetaucht, wonach das Bochumer Werk geschlossen werden sollte. Die Nachrichten verbreiten sich in Werk 1 wie ein Lauffeuer. Zu dieser Zeit treffen gerade die Arbeiter zur Spätschicht ein. Gut 7000 Mitarbeiter sind auf dem Werksgelände und diskutieren mit ihren Vertrauensleuten. Es ist klar, der Betriebsrat darf nicht aufrufen zu solchen Aktionen wie hier. Er ist gebunden ans Betriebsverfassungsgesetz. Wir entscheiden darüber, wie das hier weitergeht, wie lange das geht und was unsere Ziele eigentlich sind. Seit dem Mittag stehen die Bänder still. Die Spätschicht hat die Arbeit nicht aufgenommen. Auch die Arbeiter der Frühschicht bleiben zum großen Teil im Werk. Der Betriebsrat hat die Kontrolle über einen sich entwickelnden spontanen Streik verloren. Er wird am Ende eine Woche dauern. Die Tore werden Tag und Nacht besetzt und verbarrikadiert. Spontane Streikkomitees organisieren den Ausstand. Jürgen Rosenthal von der Instandhaltung wird zu einem der Sprecher der Streikenden. Ich wollte euch nur mal informieren, wie es an den Toren aussieht. Der Kollege Rainer, der mit mir mal über Telefon verbunden ist, der sagte, dass am Tor 4 unbedingt jetzt mal wirklich Leute hingehen sollten, weil immer noch welche von der Nachtschicht da stehen und die wirklich sagen, sie möchten doch vielleicht noch mal heute ins Bett kommen, damit heute Abend wieder fit sind. In den nächsten Tagen solidarisiert sich die gesamte Region mit den Streikenden. Zunächst kommen die Ehefrauen und Kinder und bringen Kaffee, Suppe und belegte Brote mit. Auch Schulklassen, Delegationen anderer Betriebe, Privatleute und Geschäftsinhaber besuchen die Streikenden. So wie dieser Metzger. Ich habe Fleischwurst und Brötchen aus Solidarität mit Opel. So viele kommen zu den Streikenden, nur nicht das Management von Opel. Nicht einmal der Werksleiter lässt sich sehen. Den Streikwillen der Arbeiter stachelt das noch weiter an. Daran kann man schon die Verlogenheit sehen. Die Arbeitnehmer kämpfen mit offenem Visier, die stehen hier, kämpfen um ihre Arbeitsplätze. Und der Gegner eigentlich, der ja da ist, der versteckt sich. Das sagt doch schon alles aus. Was wäre denn, wenn jetzt heute Nachmittag jemand aus Rüsselsheim hierher kommen würde? Was würden Sie denen sagen? Dass eben der Karren in den Dreck gefahren worden ist von den Managern, größtenteils in Amerika. Denn die kennen den europäischen Markt nicht und die kennen auch den deutschen Markt nicht und auch die deutsche Bevölkerung nicht. Das sieht Hans-Wilhelm Gäb damals genauso. Er war zuvor 1998 als Vizepräsident von GM Europe zurückgetreten, wegen Differenzen über die unternehmerische Strategie. Das ist ja eines der Probleme in den kulturellen Missverständnissen zwischen Amerikanern und Deutschen, dass der deutsche Geschäftsmann im Prinzip doch langfristig orientiert denkt, während die Amerikaner unter dem Druck der Börse kurzfristige Gewinne kreieren wollen. Unter diesem Denken hat Opel gelitten. Der Streik endete nach einer Woche. Die anschließenden Verhandlungen erbrachten hohe Abfindung für ausscheidende Arbeitnehmer und einen Zukunftssicherungsvertrag für den Standort. Doch der war 3 Jahre später obsolet. 2008 trieb die Finanzkrise die Konzernmutter in die Insolvenz und das Unternehmen wurde in den USA verstaatlicht. Es folgten Monate mit Diskussionen über einen Ankauf von Opel durch andere Unternehmen. Am Ende entschied sich GM aber dagegen und stellte einen Antrag auf den staatlichen Rettungsfonds. Eine erneute Hängepartie, bis sich Rainer Brüderle Mitte 2010 gegen Staatshilfe aussprach. Als Bundesminister für Wirtschaft und Technologie lehne ich die Bundesbürgschaft für Opel ab. Ich habe mir diese Entscheidung nicht leicht gemacht. Ich bin mir bewusst, dass es um Menschen, um viele Arbeitsplätze geht. Für Opel Bochum gab es keine Rettung mehr. 2012 wurde sogar das geplante Jubiläumsfest zum 50. Geburtstag des Werks von Opel kurzfristig abgesagt. Gleichzeitig setzte der Konzern den Betriebsrat unter Druck, berichtete damals Rainer Einenkel. Er hat uns mitgeteilt, dass in Bochum grundsätzlich keine Fahrzeuge mehr gebaut werden. Eigentlich müsste schon Ende 2014 Schluss sein. Wenn wir aber bereit sind, in allen europäischen Werken bzw. deutschen Werken auf die zustehenden Tariferhöhungen zu verzichten, dann würde man uns 2 Jahre länger Autos bauen lassen. Das ist natürlich nicht akzeptabel. Heißt die letzte Lösung wirklich Opel Bochum Schlussstrich? Opel! Weder dieser Song des Bochumer Schauspielhauses noch das Solidaritätsfest mit 20.000 Besuchern im letzten Jahr konnten die schnelle Schließung aufhalten. In dieser Woche läuft das letzte Auto vom Band. Und danach? Opel wird das Werk kurzfristig räumen und dann auch abreißen. 700 Millionen Euro kostet Opel die Aufgabe des Standorts. Die Landesregierung übergab jetzt einen Förderbescheid, mit dem das Gelände für neue Investoren attraktiv gemacht werden soll. DHL will dort ein Paketzentrum errichten mit einigen 109 Arbeitsplätzen ab 2016. Doch Oberbürgermeisterin Scholz ist realistisch. Arbeitgeber, die mit 2.000, 3.000 Arbeitsplätzen hierher kommen, die gibt es eben nicht mehr. Also sind das kleine Schritte, die wir auch gehen müssen. Wir wollen natürlich auch Arbeitsplätze haben. Da sind wir in sehr intensiven Gesprächen mit den Hochschulen, die eben auch nachhaltig sind, die auch Wissenschaft mit Wirtschaft verbinden. An der Bochumer Ruhr-Universität wird zurzeit ein Konzept für eine sogenannte Weltfabrik entworfen. Auf dem alten Opel-Gelände soll ein Inkubatorzentrum gebaut werden, in dem Wissenschaftler zu Unternehmern werden. Neue Ideen sollen in marktfähige Produkte umgesetzt werden. Nach dem Zeitalter der Kohle, über die Veredelung von Stahl und der Hightech-Industrie spricht Rektor Elmar Weiler von Bochum 4.0. Und mit Bochum 4.0 kann man sagen, bricht eigentlich jetzt eine neue Zeit an, die weniger geprägt sein wird durch die riesengroßen Industriewerke. Die gehören in der Region der Vergangenheit an. Für die 3.300 Arbeiter bei Opel und zahlreiche weitere in Zulieferbetrieben ist das kaum eine Perspektive. Einige könnten in einem Logistikbetrieb von Opel einen Job finden. Für 2.700 bleibt aber zunächst nur der Wechsel in eine Transfergesellschaft. Die Chancen sind nicht gut, sagt Betriebsrat Dirk Grützner. Die meisten von ihnen sind um die 50 Jahre alt. Wir haben bei uns in der Neuanfertigung im Presswerk einen Fräser vom Feinsten qualifiziert. Er fräst nicht nur CNC-Technik, alles drauf, Schleifen, Drehen, Bohrwerkstechnik. Der hat sich im Ruhrgebiet beworben, bei großen Industrieunternehmen. Er hat die Antwort erhalten, das Profil ist wunderbar, das passt bei uns rein. Aber wir haben ein Problem. Sie passen nicht in unser Alterskonzept. Jürgen Rosenthal war 2004 der Streiksprecher am Tor. Er musste gehen. Nach einigen Umwegen fing er beruflich komplett neu an. Als einer der wenigen hat er sich selbstständig gemacht und ist damit erfolgreich. Er hat einen Parketthandel eröffnet. Ich kann davon gut leben, mit 4 Mitarbeitern. Und die haben auch alle Familie mit Kindern, mit allem drum und dran und die können auch davon leben. Und die verdienen nicht weniger, als was sie bei Opel verdienen würden. Für Bochum bleibt die Hoffnung, dass man auch diese Krise überstehen wird. Wie zuletzt die Entlassungswellen bei Opel 2005 und Nokia 2008. Die Arbeitslosigkeit liegt schon heute weit höher als im Land NRW. Die letzte Nachricht von Opel Bochum wird in der kommenden Woche aus Darmstadt erwartet. Dort entscheidet das Landgericht über eine Klage des Betriebsrats, ob der Beschluss von Opel zur Schließung rechtmäßig war. Doch egal wie das Verfahren ausgeht, das Bochumer Werk ist dadurch nicht mehr zu retten.